In verschiedenen Einheiten der Volkswirtschaft der DVK werden die Erfolge erreicht. In der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk erfüllte man durch die massenhafte Neuerbewegung in der Produktion den Volkswirtschaftsplan für Januar mehr als 10 Tage früher. In der Pyongyanger Trolleybusfabrik erhöhte man die Produktion der neuen Trolleybusse, die zu 100% mit den einheimischen Bestandteilen hergestellt wurden, 1,4-fach. Und auch die Fabriken unter der Verwaltung der Stadt Pyongyang für regionale Industrie, wie die Mangyongdae-Vielfederfabrik der Kriegsinvaliden, die Papierfabrik Potonggang und der Gewürzbetrieb Gangdong übererfüllen jeden Tag ihren Plan in der Produktion der verschiedenen Grundbedarfsartikeln für die Verbesserung des Volkslebens.